Noch wenige Minuten trennen uns davon, dass wir uns live auf die Bühne schalten werden hier in der Columbia-Halle. Und dann wird bis Mitternacht komplett, werden wir euch das Live-Programm übertragen. Mavi Phoenix wird diesen Abend hier öffnen. Ihr werdet die Leoniden noch erleben, Milliarden. Das Schöne ist, langsam ist die Columbia-Halle richtig voll. Christoph Schrag, unser Radiofritz, ist gerade mit frenetischem Applaus von der Bühne verabschiedet worden, hat hier ein kleines Vorprogramm für euch aufgeführt. Ich finde auch, was wir noch gar nicht gemacht haben, als Gastgeber, das ist das Schöne bei so einem Geburtstag, sind wir jetzt, wenn wir unseren Geburtstag feiern, da kennt man ja eigentlich auch alle. Und so muss man eigentlich auch allen begegnen. Da muss man einfach hier, hallo, Mensch, ey, schön, dass du da bist. Moin, moin. Wie geht's dir? Komm, lass dich in den Arm nehmen. Ja, schön, dich zu sehen. Wie geht's der Frau? Was macht die Arbeit, Mensch? Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Oh. Ja, also mir geht's bestens. Meine Frau, die muss leider heute arbeiten. So. Oh, der lässt sie wieder zu Hause. Hast du ja neulich auch schon gemacht. Naja, so würde ich das nicht sagen. So. Ja. Sie muss arbeiten. So. Der Hund, was macht der Hund? Der Hund, der lebt. Ah, oh, der lebt. Schön, freut mich. Süßer. Okay, Mensch, viel Spaß, ne? Danke. Gleichfalls. Ja, das muss man hier, wenn man hier rumgeht. Hallo, hallo, ey, schön, dich wiederzusehen. Wie geht's dir? Ja, ja, Mensch, super, geht's dir? Mensch, was macht die Familie? Was macht die Familie? Schön. Es läuft. Schön, dass ihr da seid. Wie geht's dir? Lang nicht mehr gesehen. Top, sehr gut. Ja. Macht der Mann? Alles gut, siehst du. Ach, der ist ja da. Na, ja, ich stehe da, läuft doch, oder? Ich möchte euch loben, dass ihr so pünktlich da seid. In Berlin ist es so schwer, oft eine Veranstaltung pünktlich zu beginnen, dass alle da sind. Sehr gut, dass ihr jetzt schon da seid. Ja, Freunde, schön ist, dass man auch kurzfristig Karten bekommen hat. Wann habt ihr gewonnen? Ja, heute Morgen nicht gewonnen, leider, weil es hat nicht gereicht bei Fritz. Aber wir haben heute Morgen Karten gekriegt oder gekauft. Es gab noch ein paar Restkarten. Es gab noch Restkarten und wir waren die Glücklichen, wir waren dabei. Wie heißt ihr denn beide? Hä? Wie heißt ihr? Marius und Magdalena. Marius und Magdalena, schön, dass ihr da seid. Vielen Dank, viel Spaß, feiert schön. Ah, Countdown läuft. Ich bin sehr gespannt. Wir werden jetzt noch mal, warte mal, jetzt müssen wir mal gucken, Leute, ein bisschen sortieren. 18.28 Uhr, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir spielen euch noch einen Song, Saint Weekend, und danach gibt es noch ein letztes Mal Nachrichten und dann schalten wir uns rauf, wenn Mavi Phoenix hier auf die Bühne geht in der Columbia-Halle. Oh, sehr gut.